Leute, ich habe eine genaue Vorstellung. Diese Vorstellung handelt von Zusammenhalt. Nein, ich träume nicht von einer besseren Welt im Sinn von Ruhm, Reichtum, Anerkennung oder Geld. Ich will, dass jeder füreinander handelt und den anderen auch mit Respekt behandelt. Jeder hat das Recht auf diesen Respekt. Das steht schon in unserem Grundgesetz. Es ist auch ein Menschenrecht. Ein Menschenrecht. Doch nicht nur für uns dürfen wir ihn fordern. Genau das ist, was viele nicht verstehen wollen. Wenn wir Respekt wollen, müssen wir ihn auch geben. Wie es war, ein Geben und Nehmen. Darum lasst uns das Kriegsbeil beiseite legen. Wir müssen bei uns anfangen. In der Schule, im Kleinen dürfen nicht immer nur im Großen nicht immer nur im Gesetz können so viel erreichen. Wir müssen unsere Zukunft lenken. Wir müssen unsere Leute, ihr müsst hinsehen und selbstverständlich handeln. Hört jetzt her, denn wir müssen etwas abwandeln. Zusammenhalt, ich mit dir und du mit mir. Zusammenhalt, wir sind nicht zum Streiten hier. Zusammenhalt, weil man Glück gut teilen kann. Zusammenhalt, alleine bist du ganz arm dran. Zusammenhalt, ich mit dir und du mit mir. Zusammenhalt, wir sind nicht zum Streiten hier. Zusammenhalt, weil man Glück gut teilen kann. Zusammenhalt, alleine bist du ganz arm dran. Unsere Schule, die ist super, ist auch klar. Denn wir stehen nicht allein, wir sind füreinander da. Zusammen sind wir stärker, als wir es früher jemals waren. Denn wir lassen uns nicht länger an die Karre fahren. Wir sind viele, die sich mächtig engagieren, also kann uns in der Schule nichts Schlimmes mehr passieren. Gegeneinander handeln bringt uns nur auf Frust, füreinander da sein aber macht uns Lust. Und es spielt keine Rolle, woher der Einzelne kommt, und genau das ist es, worauf es ankommt. Egal ob Albaner, Türke, Russe, Brasilianer, Italiener, Kurde, Pole oder West-Berliner, viele Menschen bilden sich Vorurteile. Kommt hier hin, wir beseitigen die Keile. Seid nicht verklemmt und zeigt keine Hemmung. Kommt vorbei und erkennt die Veränderung. Zusammenhalt, ich mit dir und du mit mir. Zusammenhalt, wir sind nicht zum Streiten hier. Zusammenhalt, weil man Glück gut teilen kann. Zusammenhalt, alleine bist du ganz arm dran. Zusammenhalt, ich mit dir und du mit mir. Zusammenhalt, wir sind nicht zum Streiten hier. Zusammenhalt, weil man Glück gut teilen kann. Zusammenhalt, alleine bist du ganz arm dran. Ich zum Beispiel bin noch nicht lange auf dieser Schule. Hier gibt es kaum Loser, das ist hier das Coole. Gewalt oder sonstiges kommt auch mal vor. Was wollen wir verhindern, darum sagen wir es im Chor. Aber wenn es mal jemandem nicht so gut geht, gibt es immer jemanden, der einen versteht. Mit dem Freund oder der Freundin ist jetzt Schluss. Die Lehrer helfen gerne, das ist hier ein Muss. Auch wenn es zu Hause mal Probleme gibt, wird einem schnell auch Hilfe dahin geschickt. Der Unterricht läuft hier meistens wie geschmiert. Bislang kaum einer, der den Faden hier verliert. Angst braucht man hier nicht zu haben. Die Streitschlichter helfen dir in vielen Lebenslagen. Wie gesagt, zusammen sind wir stärker, als wir es waren. Und deswegen gehen wir unseren Weg jetzt Arm in Arm. Zusammenhalt, ich mit dir und du mit mir. Zusammenhalt, wir sind nicht zum Streiten hier. Zusammenhalt, weil man Glück gut teilen kann. Zusammenhalt, alleine bist du ganz arm dran. Zusammenhalt, ich mit dir und du mit mir. Zusammenhalt, wir sind nicht zum Streiten hier. Zusammenhalt, weil man Glück gut teilen kann. Zusammenhalt, alleine bist du ganz arm dran.